5 Serien haben wir aufgenommen, also 5 Teile der Serie. Bei der 6. sind wir. Und da kommt noch einiges auf uns zu. Wie wir dann auch gut praktisch anwenden können und wie wir das machen können. Also bleibt dabei, seht euch diese Serie bitte bis zum Ende an, denn am Ende kommen dann ganz praktische Schritte. Wir Deutschsprachigen, ich sage manchmal wir Deutschen, obwohl ich Österreicher bin, aber wir deutschstämmigen Deutschsprachigen, wir haben ja gern klare, praktische Anwendungen auch. Was kann ich mit dem tun? Und das werde ich euch auch geben. Ich werde euch am Ende ganz klar zeigen, wie kannst du in der Vergebung leben? Wie kannst du das praktizieren, was ich euch hier lehre und was ich für mich selbst zu meinem Lebensstil gemacht habe? Weißt du, mein lieber Freund, viele Leute die kennen mich ja nicht. Da gibt es Leute, die kennen mich nur vom Internet, die kennen mich von Instagram, von YouTube, von Online-Mentoring und so weiter und so fort. Aber die Leute, die mich wahrhaftig besser kennen und auch die meine Lebensgeschichte kennen, immer wieder wurde ich gebeten, auch eine Autobiografie zu schreiben, aber das konnte ich mich bis jetzt dahin noch nicht hinreißen lassen. Ich weiß nicht, ob ich es mal mache oder nicht. Meine liebe Frau Debbie hat eine Autobiografie geschrieben, die wird jetzt jeden Augenblick dann fertig sein auf Deutsch und hat auch sehr, sehr viele Leute gesehen. Aber für mich persönlich, ich weiß nicht, das habe ich noch nicht geschafft. Auch innerlich mich dazu überwinden. Aber unser Leben, das Leben von Debbie und mir, das war nicht ein Leben, das einfach immer so in der überschwänglichen Herrlichkeit des vollbrachten Werkes Gottes war. Ich habe viel in meinem Leben durchgemacht, von der Kindheit her bis auch jetzt. Ich wurde auch in den letzten Jahren, wo ich hier in Brasilien gelebt habe, da hatte ich sehr, sehr, sehr viel Gelegenheit zu vergeben. Das ist Teil einfach meines Lebensstils geworden. Ich wurde belogen, ich wurde bestohlen, ich wurde betrogen. Es wurde mir so viel gestohlen hier in Brasilien von Christen und von Pastoren, nicht von irgendwelchen Menschen dieser Welt, aber also Summen, die so groß sind. Und der Rat kam öfter an mich herangetragen, dass ich doch diese Leute, diese Geschwister, ich sollte doch vor Gericht gehen, denn das war eine klare und eindeutige Sache, wo mich Leute zigtausende Euros bestohlen haben, mich persönlich, nicht Brasilien Kidscare, nicht unseren Dienst, sondern mich, Reinhard Hirtler, persönlich. Und auch natürlich Dinge, ja, auf jeden Fall. Und weißt du, für mich ist diese Lehre keine Theorie. Für mich ist eine Lehre einfach, die ich euch hier weitergebe, was ich lebe, was ich praktiziere, praktisch in meinem Alltag. Und da waren sogar lieb gemeinte Menschen, die mir nahe stehen hier in Brasilien, die ich auch sehr schätze. Ich wurde beschuldigt, dass ich geduldiger bin als Gott selbst. Warum lasst du das zu? Warum stehst du nicht auf? Warum kämpfst du nicht? Warum leistest du nicht Widerstand? Warum, warum, warum? Und ich habe gesagt, weil ich Vergebung liebe. Das ist mein Lebensstil, das praktiziere ich. Es ergibt für mich keinen Sinn, nicht in wahrhaftige Vergebung zu wandeln. Und jetzt kommt der 4. Grund, ein guter Grund. Schau dir diesen 4. Grund mal an. Machen wir einen Strich, damit wir hier etwas einen Unterschied haben. Der 4. Grund ist, weil es dir gut tut. Und ich werde euch das erklären. Weil es dir gut tut. Mein lieber Freund, meine liebe Freunde, wie ihr bestimmt wisst, viele von euch wissen bestimmt, dass ich das Herzbuch geschrieben habe, womit ich mich jahrzehntelang befasst habe und auch dazu die Herzmeditationen darüber freigesetzt habe. Und ich habe mich viele Jahre beschäftigt, nicht nur von biblischer Sicht her, nachdem ich das Buch geschrieben habe, die Kraft zu vergeben, sondern auch von wissenschaftlicher Sicht, von wissenschaftlicher, neurowissenschaftlicher und medizinwissenschaftlicher Sicht. Mein Freund, hör zu. Wir haben die Zeit hier nicht. Leute fragen mich immer nach Quellen. Studier mal nach, google ein bisschen nach, da findest du genügend Quellen. Es ist ja nicht der Sinn und der Zweck dieser Videoserie, dass ich euch sehr tief in die Tiefe jedes Details gehe, dann müssten wir ja das, ich weiß nicht, vielleicht 20, 30 oder mehr Stunden machen, sondern euch einfach einen Anstoß zu geben, Anstöße zu geben, dass ihr auch Vergebung tatsächlich lebt und auch lernt wie sie zu praktizieren ist. Und da gibt es so viele wissenschaftliche Beweise, die klipp und klar zeigen, wie Vergebung dir gut tut und Unvergebung dir schlecht tut. Da gibt es wissenschaftliche Beweise, die sagen, dass wenn wir in Unvergebung leben, dann setzt das in unserem Gehirn toxische Chemikalien frei, die den ganzen Körper beeinflussen. Viele Menschen, die leiden von Krankheiten, chronischen Krankheiten, weil sie nicht vergeben haben. Und dann kommt das religiöse Denken, dann kommt das altbündliche Denken, dann sagen Leute, Gott straft dich, weil du nicht vergeben hast. Und dann nehmen sie irgendwelche Bibelstellen heraus. Hör zu, meine persönliche Überzeugung ist, das Leben straft dich, wenn du nicht vergibst. Da braucht Gott gar nichts mehr zu tun. Wir wurden geschaffen, um in Liebe zu wandeln. Eine klipp und klare Aussage der Bibel. Ich habe einen Kurs aufgenommen, wie man in vollkommener Liebe wandelt. 30 Lektionen, knapp halbe Stunde jede Lektion. Oder es sind sogar 31, weiß ich jetzt nicht genau. Wo ich zeige, dass jeder Christ in Liebe wandeln kann und wo ich auch zeige, wie sinnlos es ist, nicht in Liebe zu wandeln und wie wir geschaffen wurden, in Liebe zu wandeln. Weißt du, es ist in deiner DNA drinnen und ich spreche jetzt nicht mal in deiner göttlichen DNA. Hier spreche ich nicht von göttlichem Prinzip, hier spreche ich von unserem Körper, unserer physischen DNA. Es ist in deiner DNA drinnen, dass du in Liebe und in Vergebung wandelst. Und in dem Augenblick, wo du nicht in Vergebung wandelst, was tust du da? Da tust du dir selbst gar nichts Gutes. Da kommt in deinem Leben es zu Chaos, zu Durcheinander, zu Verwirrung. Deine Gedanken werden oft verwirrt. Du kannst dann oft nicht mehr klar denken. Die Toxine, die chemischen Toxine, die ausgestoßen werden von unserem Gehirn, die beeinflussen den gesamten Körper und die sind oft die Ursache für Krankheiten, von denen wir versuchen, dass wir sie loswerden und den Sieg zu erringen, aber da hängen wir bei dieser Wurzel des Nichtvergebens. Ich erzähle euch zwei Geschichten. Die eine Geschichte ist eine wahre, erlebte Geschichte, die ich erlebt habe in Europa, wo ich eines Tages gepredigt habe, vor vielen Jahren. Und die zweite ist eine Geschichte, die ihr in einem Buch nachlesen könnt. Ich weiß nicht, ob es das Buch auf Deutsch gibt, aber ich habe es auf Englisch, habe ich das gelesen. Und die Geschichte, die hat mich vom Hocker gehauen. Eine unwahrscheinliche Geschichte. Aber zu der kommen wir später. Zuerst einmal, wenn wir wirklich erkennen und ein bisschen nachforschen, wie sich sogar unsere Muskeln anspannen, wenn wir an Leute denken, denen wir nicht vergeben haben. Da gibt es eben genügend Nachforschungen, wie auch der ganze Körper spannt sich an. Und der Körper ist in einen Stresszustand versetzt, wenn wir in unserem Herzen gedanklich an diese Leute denken, denen wir nicht vergeben haben. Und ich kann mich erinnern, vor Jahren habe ich in Brüssel gedient und ich kam dorthin und am Ende jedes Gottesdienst, ich diente dort 7 Tage lang auf einer Konferenz, am Ende jedes einzelnen Gottesdienstes war eine Schlange von Menschen, die Gebet wollten. Und ich kam dann auf diese Frau zu, ich denke, sie war mal so um die 40 und eine größere Dame. Und als ich hinkam zu ihr, hatte sie 3 Probleme. Sie hatte einen Rücken, der verletzt war, ständige Rückenschmerzen, chronische Rückenschmerzen. Sie hatte Magengeschwüre und sie hatte einen Arm, der unbeweglich war, eine Schulterverletzung, die unbeweglich war. Und ich legte meine Hände auf, in dem Augenblick, wo ich ihr die Hände auflegte, da wusste ich es so sicher, wie ich weiß, dass ich jetzt hier stehe vor der Kamera. Da zeigte mir der Heilige Geist, dass sie die Konsequenzen erleidet von ihrer Unvergebung. Und da wird sie nicht jetzt die Lösung finden, wenn ich für sie bete. Und weißt du, und ich dachte mir, das war eigentlich eine falsche Denkweise. Ich dachte mir, ach, das kann ich ja nicht sagen. Das ist doch, sie ist das Opfer, sie ist die Arme, sie braucht Heilung, sie kommt hier, um ein Wunder zu leben. Und ich jetzt derjenige, der ihr die Hände auflegen soll, derjenige, der das Wunder von Gott vermitteln soll, das Einzige, was ich habe, ist Anschuldigung. Obwohl ich wusste, dass der Herr das gesagt hat, habe ich in meinem Herzen so meine Diskussion mit dem Herrn geführt. Und ich habe gesagt, okay, Herr, ich sage das. So wie du mir das gesagt hast, sage ich dir das. Aber bitte könntest du mir etwas helfen. wie gütig, wie gnädig ist doch unser Herr. Der Herr sagte Folgendes: Okay, ich helfe dir. Du machst jetzt Folgendes. Du sagst ihr, was ich gesagt habe, dass sie die Konsequenzen erleidet von ihrer Unvergebung, von dem, was sie im Herzen mit sich trägt. Und dann sagst du ihr: Ich werde ihr ein Zeichen meiner Liebe und meiner Güte geben. Ich werde ihr augenblicklich diese unbewegliche Schulter heilen und ich werde sie gesund machen und von jedem Schmerz freisetzen. Aber dann muss sie vergeben, damit sie auch ganzheitliche, körperliche Gesundheit erleben kann. Das tat ich, das war für mich eine große Hilfe. Und ich habe dieser Dame das auch so gesagt. Sie blickte mich nur an. Und ich betete für sich und augenblicklich war diese Schulter heil. Sie bewegte die Schulter, sie konnte sie noch zurückgeben, nach oben bewegen, herumschwingen, schmerzfrei, diese Schulter war heil. Weißt du, was dann geschehen ist? Ich kann dieses Bild nicht vergessen, das ich vor mir damals sah, vor vielen Jahren. Diese Dame brach in Tränen aus. Sie nahm ihr Handy und sie rief sofort, dort vor mir, Leute in der Schlange stehend, sie rief sofort ihren Bruder an. Und sie sagte Folgendes. Sie bat den Bruder um Vergebung. Sie bat den Bruder um Vergebung, dass sie so viel Unvergebenheit in ihrem Herzen gegen ihn hegte. Und dann fand ich heraus, dass diese Dame, ich glaube, es waren 16 Jahre, nicht mit ihrem Bruder gesprochen hat, weil ihr Herz so voll von Unvergebung war. Das war ein herrliches Szenario. Ich legte mein Handy auf, ein kurzes, einfaches, schlichtes Gebet. Die Magengeschwüre waren weg, die Magenschmerzen weg, der Rücken war weg. Sie war heil, völlig heil. Meine lieben Freunde, ich sage nicht, dass jede Krankheit, die wir mit uns herumtragen, dass jede Krankheit die Ursache hat in Unvergebung. Das sage ich nicht, das steht mir auch nicht zu. Aber ich sage euch Folgendes, das steht mir zu sagen, dass Unvergebung uns nicht gut tut. Wenn die Bibel klar sagt, wir sollen vergeben, wenn Jesus uns vorgezeigt hat, wenn der Vater dadurch gut repräsentiert wird, dann ist es nicht mal logisch, dass es uns gut tun kann, wenn wir nicht vergeben. Im nächsten Mal erzähle ich euch eine Geschichte, in der nächsten Lektion, wie gesagt, eine Geschichte, die ich direkt herausgeschrieben habe. Ich habe mir sie aufgeschrieben, damit ich da nichts Falsches lese. Die ich herausgeschrieben habe aus einem Buch, als ich die Geschichte gelesen habe, ich habe sie zwei oder dreimal durchgelesen. Sie war für mich so schockierend im Positiven und so markant, dass sie gezeigt hat, wie man in Vergebung leben kann und wie gut das einem doch tut. Nächstes Mal machen wir weiter. Tschüss und bis bald. Er kam dort mit den amerikanischen Truppen nach Deutschland, die dann Teil davon waren, die Leute befreit haben in diesem furchtbaren Krieg, dem Zweiten Weltkrieg. Und George Ritchie, der das geschrieben hat in seinem Buch, der George Ritchie erzählt, er kam in... Hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen, wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt. Wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche zwei 30-minütigen spezielle Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderhäume hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa, unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.